Teil 1. An das Gericht. Obwohl es mir schwer fiel, habe ich die Anklageschrift des Staatsanwalts Antonios Plomaritis geduldig gelesen. Der Hauptpunkt der gegen mich gerichteten Anklage hat die Beurteilung der unbefugten Einreise einer politischen Führungsperson in die griechische Republik als einen bedenklichen und folgenschweren Akt zum Thema. Gemäß der Anklageschrift hätte er als Kriegsgrund gewertet werden können und wäre zusätzlich geeignet gewesen, freundschaftliche Beziehungen zu Verbündeten, insbesondere zur Türkei, zu schaden. Mit Bezug darauf wird gefordert, die betreffenden Strafgesetze des internationalen Rechts anzuwenden. Diese Deutung greift zu kurz. Sie ist extrem egoistisch, setzt die Menschenrechte außer Kraft, lässt die realen Interessen der griechischen Bevölkerung außer Acht und entbehrt jegliche historische Perspektive. Noch folgenschwerer ist, dass in keinem Punkt auf die reale Situation des durch meine Person vertretenen kurdischen Volkes, dessen berechtigte politische Forderungen und die nicht gewährten demokratischen und menschenrechtlichen Mindeststandards eingehalten wird und diese somit überhaupt keine Berücksichtigung finden. Desgleichen ist die Einstellung, gemäß derer Ausländer als Barbaren eingestuft werden, reaktionär und chauvinistisch. Sie entspricht der traditionellen Sichtweise der herrschenden Klasse und Ethnie und widerspricht zutiefst dem europäischen Recht. Immerhin ist Griechenland EU-Mitglied, sowohl der Europäischen Menschenrechtskonvention. Meine Entführung hingegen wird als rechtsmäßig dargestellt und lediglich als Ausweisung eingestuft. Der Akt des Verrats, an dem so viele beteiligt waren, wird dreist geleugnet. Deswegen und um den Fall so schnell wie möglich abzuhandeln, versucht die Anklagevertretung, den Prozess in einer Weise zu führen, dass das Gericht mit technischen Einzelheiten überhäuft wird. Das Gewicht liegt auf dem Staat, während die Rechte des Individuums negiert werden. Beispielsweise soll durch ständige Wiederholung des Vorwurfs, ich hätte versucht, den griechischen Frieden in höchstem Maße zu bedrohen, das Komplott und der darauf beruhende Verrat verheimlicht, beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, heruntergespielt und als simpler juristischer Fall dargestellt werden. Es gibt keinerlei Hinweise auf die wirklich Verantwortlichen. Im Gegenteil wird im Vorhinein unterstellt, man habe seine Pflicht korrekt erfüllt. Die Vorgehensweise der Anklagebehörde ist demagogisch zu nennen. Das entspricht bewährter Tradition griechischer Herrschaftspolitik. Es wird ausgeführt, was die politischen Behörden angeordnet haben, damit ihre verantwortlichen Herren nicht zu Schaden kommen. Die vermehrten Richter und Geschworenen des Gerichts sollten dieser Logik nicht erliegen. Dieser Prozess erinnert an eines der tragischen Gerichtsverfahren in der Geschichte Athens, den Prozess gegen Sokrates, und wird historische Konsequenzen zeitigen. Die Selbstverbrennung hunderter meiner Weggefährten und das Trauma, welches das kurdische Volk in diesem Zusammenhang tagtäglich erlebt, haben das offenbar gemacht. Nicht nur deshalb gewinnen meine Einreise nach Athen und die daraus resultierende politische Entwicklung große Bedeutung, auch wenn es belanglos erscheint, sie ausführlich zu erläutern. Ich durchlebe jetzt das 5. Jahr der Tragödie. Was ich jeden Tag durchmache, ist schlimmer als der Tod. Die Ursache meiner jetzigen Situation ist historisch und geografisch in Athen zu suchen. Dieser Punkt darf niemals geleugnet werden, denn sonst werden gute Menschen, die die gerechte Sache der Völker leidenschaftlich vertreten, mit dem Makel der Schuld befleckt, während die wahren Täter und ihr Verrat verborgen bleiben. Ich bin sowohl der griechischen Bevölkerung als auch der kurdischen, türkischen und anderen Freunden gegenüber verpflichtet, diese folgenreiche Angelegenheit exakt aufzuklären, auch oder gerade unter diesen misslichen Bedingungen. Die griechisch-türkischen Beziehungen entspannen sich nach meiner Auslieferung. Darüber empfinde ich ausschließlich Freude. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass dies letztlich schmerzhaft enden wird, wenn die Entspannung nicht auf der Wahrheit entsprechenden Sachverhalten basiert. Ich behaupte, dass meine Einreise nach Athen Freundschaft und Frieden nicht bedrohte, sondern im Gegenteil einen historischen Schritt zu wirklicher Freundschaft und wahrem Frieden beinhaltete. Ich werde nicht den Fehler begehen, die Verantwortung für das, was ich erleiden muss, dem gesamten griechischen Volk aufzubürden. Ich werde unsere historische Nähe zur hellenistischen Kultur aufzeigen, wie weit jene auch zurückliegen mag, und deren Rolle für die Kultur Anatoliens nicht leugnen. Ich tue dies im Bewusstsein, dass die Zukunft aller Völker der Region, insbesondere des griechischen, türkisch-kurdischen und armenischen Volks, in Freiheit, Frieden und Freundschaft liegt. Um zu dieser Sichtweise beitragen zu können, halte ich es für meine Pflicht, mein Plädoyer auf der Basis wissenschaftlicher, historischer und philosophischer Fakten aufzubauen, wie schwierig die Umstände und wie äußerst mangelhaft auch die Möglichkeiten dazu sein mögen. Im Wissen, dass es nicht viel gibt, was ich für mich persönlich verlangen könnte, werde ich versuchen, meiner Verantwortung, meinem Volk und der Menschheit gegenüber so gut wie möglich gerecht zu werden. Ich glaube, dass auf diese Weise der Prozess davor bewahrt werden kann, zu einer Schande des 20. Jahrhunderts zu werden. Das ist für die wahre Rechtsprechung unabdingbar.